Genetic-Spieler aufgepasst. RP Rufus hat es gesehen. Er guckte durch das Schlüsselloch. Es ist widerlich, ekelhaft, aber es ist wahr. Rufus hat gesehen, wie White-Portionen gemacht werden. Na los, Rufus, sag es uns, was ist da drin? Leute, jeder, der noch nicht wusste, was die Zutaten von White-Portionen sind, die ihr jeden Tag massenweise säuft, ich könnte kotzen. White-Portion ist vegan. White-Portion ist vegan. Weil drin ist nämlich kein Fisch. White-Portionen werden zu 80% aus Gülle gemacht. Hey, immer rein mit der Gülle. Ja, Moment, neben der Gülle. Also, da ist noch was. Oh, oh. White-Portion ist vegan. White-Portion ist vegan. White-Portion ist vegan. Dun, da, da, da, da, da, da, da, da, da. White-Portion ist vegan. Da, da. Zutatenliste. Ein Gülle, zwei Pico-Scheiße, drei Hornazabar. Also Rotze, vier Flehe, Homunculusorin, fünf Orch, Lady Mösenflüssigkeit, sechs und Nummer sechs für den besseren Geschmack von der männlichen Creamy Design. Oh, ey, das ist ja widerlich. White Potion ist vegan. White Potion ist vegan. Nein, doch nicht vegan, das ist organisch. Pui, pui, pui, pui. Damit die White Potion auch weiß aussieht, hat vom sehr viel Taubenscheiße mit reingemacht. Nur den Teil vom Taubenkacker. Das Weiß ist. Sowas gibt es in Ragnarok nicht.